Stephen King. Eine gute Ehe. 1. Das Einzige, wonach in lockerer Unterhaltung niemand fragt, dachte Darcy in den Tagen nach ihrem Fund in der Garage, war Folgendes. Wie ist ihre Ehe? Die Leute fragten stattdessen, wie war ihr Wochenende und wie war ihr Trip nach Florida und wie geht's gesundheitlich und was machen die Kinder? Manchmal fragten sie wohl auch, wie geht's, wie steht's? Aber niemand fragte, wie ist ihre Ehe? Gut, hätte sie vor jener Nacht auf diese Frage geantwortet. Alles bestens. Sie war in dem Jahr, in dem John F. Kennedy zum Präsidenten gewählt wurde, als Darcelyn Madsen. Darcelyn, ein Name, den nur Eltern, die von einem frisch gekauften Buch mit Kindernamen fasziniert waren, lieben konnten, auf die Welt gekommen. Sie wuchs in Freeport, Maine, auf, als es noch eine Kleinstadt war, kein bloßes Anhängsel von L.L. Beans, Amerikas erstem Superstore, und einem halben Dutzend weiterer übergroßer Einzelhandelsgeschäfte, die sich Outlets nannten, als wären sie Gulliabflüsse statt Verkaufsstellen. Sie besuchte die Freeport High School, dann die Edison Business School, wo sie eine Sekretärinnenausbildung erhielt. Angestellt wurde sie von der Firma Joe Ransom Chevrolet, die bei ihrem Ausscheiden im Jahr 1986 der größte Autohändler Portlands war. Sie war farblos, lernte aber von zwei etwas kultivierteren Freundinnen genügend Make-up-Tricks, um sich in Werktagen hübsch zu machen und an Freitag und Samstagabenden, wenn sie als Gruppe ausging und im Lighthouse oder bei Mexican Mike's, wo es Live-Musik gab, Margaritas tranken, geradezu aufzufallen. Im Jahr 1982 heuerte Joe Ransom eine Steuerberatungsfirma aus Portland an, die ihm helfen sollte, seine kompliziert gewordene steuerliche Situation zu klären. Die Art Problem, die man gern hätte, hörte Darcy ihn zu einem der Seniorverkäufer sagen. Zwei Männer mit Aktenkoffer kamen heraus, der eine alt, der andere jung. Beide trugen eine Brille und konservative Anzüge. Beide kämmten ihr Haar auf eine Weise aus der Stirn zurück, die Darcy an die Fotos in Memories of 54 erinnerte, das Highschool-Jahrbuch ihrer Mutter mit dem Bild in Blindprägung eines Jungen, der als Cheerleader mit einem Megafon am Mund den Kunstlederband schmückte. Der jüngere Steuerberater war Bob Anderson. Sie kam am zweiten Tag seiner Arbeit im Haus mit ihm ins Gespräch und erkundigte sich im Lauf der Unterhaltung, ob er irgendwelche Hobbys habe. Ja, sagte er sei Numismatiker. Er wollte ihr erklären, was das sei, aber sie sagte, ich weiß Bescheid. Mein Vater sammelt Lady Liberty Dimes und Büffelkopf-Nickels. Er sagt, dass sie sein numismatisches Steckenpferd sind. Haben Sie auch ein Steckenpferd, Mr. Anderson? Er hatte eines. Weizenpennies. Seine größte Hoffnung war es, eines Tages auf einen Cent aus dem Jahr 1955 mit Doppeldatum zu stoßen, der, aber auch das wusste sie, diese Münze mit Doppeldatum war eine Fehlprägung, eine wertvolle Fehlprägung. Der junge Mr. Anderson, der mit dem dichten, sorgfältig gescheitelten braunen Haar, war von dieser Antwort entzückt. Er forderte sie auf, ihn Bob zu nennen. Später beim Lunch, den sie auf einer Bank hinter der Karosseriewerkstatt im Sonnenschein einnahm, Thunfisch auf Roggenbrot für ihn, ein griechischer Salat in einer Tupperware-Schale für sie, fragte er, ob sie Lust habe, am Samstag mit ihm auf einen Flohmarkt in Castle Rock zu gehen. Er sei gerade in eine neue Wohnung eingezogen, sagte er, und suche einen Sessel. Und einen Fernseher, wenn jemand ein gutes Stück zu einem fairen Preis verkaufe. Ein gutes Stück zu einem fairen Preis war eine Redewendung, die ihr in den kommenden Jahren behaglich vertraut werden würde. Er war so farblos wie sie selbst, nur irgendein Kerl, an dem man auf der Straße vorbeigehen würde, ohne ihn zu bemerken, und würde niemals Make-up auftragen, um hübscher auszusehen. Aber an diesem Tag auf der Bank trug er welches. Er errötete nämlich leicht, als er sie das fragte. Eben genug, um ihn lebhafter erscheinen zu lassen und ihm etwas Farbe zu verleihen. »Keine Münzsammlungen?« neckte sie ihn. Er lächelte und ließ dabei ebenmäßige Zähne sehen. Kleine Zähne, gut gepflegt und weiß. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, der Gedanke an diese Zähne könnte sie erschaudern lassen. Wieso denn auch? Einen hübschen Satz Münzen würde ich mir natürlich ansehen, sagte er. Vor allem Weizenpennies? Noch immer neckend, aber nur ein bisschen. Die ganz besonders. Möchten Sie kommen, Darcy? Sie kam. Und sie kam auch in ihrer Hochzeitsnacht. Danach nicht mehr so schrecklich oft, aber doch ab und zu. Oft genug, um sich als normal und erfüllt zu empfinden. Im Jahr 1986 wurde Bob befördert. Außerdem machte er, von Darcy ermutigt und unterstützt, einen kleinen Versandhandel für amerikanische Sammlermünzen auf. Er war von Anfang an erfolgreich und nahm ab 1990 auch Baseball-Tauschbilder und Erinnerungsstücke in alte Filme in sein Angebot auf. Er unterhielt kein Lager mit Plakaten, Filmprogrammen oder Schaukastenfotos, aber wenn Anfragen kamen, konnte er die gewünschten Sachen fast immer auftreiben. Nur war es in Wirklichkeit Darcy, die sie auftrieb, indem sie in jenen Tagen vor Einführung der Computer nämlich ihre übervolle Rolodex-Kartei benutzte, um Sammler in ganz Amerika anzurufen. Das Geschäft wurde nie groß genug, um eine Vollzeitkraft zu erfordern, aber das war in Ordnung. Keiner von ihnen wollte so etwas. Darin stimmten sie überein, wie bei dem Haus, das sie später in Pornell kauften, oder bei den Kindern, als die Zeit kam, welche zu haben. Sie stimmten überein. Waren sie sich nicht einig, fanden sie einen Kompromiss. Meistens waren sie sich jedoch einig. Sie stimmten völlig überein. Wie ist ihre Ehe? Sie war gut. Eine gute Ehe. Donny wurde 1986 geboren. Sie gab ihre Arbeit auf, um ihn zu bekommen, und nahm danach keinen Job mehr an, außer dass sie bei Anderson Coins and Collectibles mithalf. Und Petra wurde 1988 geboren. Unterdessen wurde Bob Andersons dichtes braunes Haar vom Wirbel ausgehend dünn. Und im Jahr 2002, als Darcys Macintosh-Computer den gesamten Inhalt ihrer Rolodex-Kartei schluckte, hatte er dort oben eine große, glänzende, kahle Stelle. Er experimentierte mit verschiedenen Methoden, die verbliebenen Haare drüber zu kämmen, was die kahle Stelle ihrer Meinung nach nur auffälliger machte. Und er irritierte sie, indem er zwei der magischen Alles-wächst-wieder-Mittel ausprobierte. Zeug von der Sorte, die von verschlagen aussehenden Propagandisten spät nachts im Kabelfernsehen vertrieben wurde. Bob Anderson war eine Art Nachteule geworden, als er ins mittlere Alter glitt. Er erzählte ihr nicht, dass er das Zeug bestellt hatte, aber sie teilten sich ein Schlafzimmer. Und obwohl Darcy zu klein war, um ins obere Fach des Kleiderschranks sehen zu können, benutzte sie manchmal einen Hocker, um seine Samstagshemden, die T-Shirts, die er bei der Gartenarbeit trug, einzuräumen. Und da stand das Zeug. Eine Flasche mit flüssigem Inhalt im Herbst 2004. Ein Fläschchen mit kleinen grünen Gelkapseln ein Jahr später. Sie fand die Namen im Internet und die Mittel waren nicht billig. Sie erinnerte sich, damals gedacht zu haben, das ist Magie natürlich nie. Aber irritiert oder nicht, sie hat in Bezug auf die magischen Haarwuchsmittel den Mund gehalten und auch in Bezug auf den gebrauchten Chevy Suburban, den er aus irgendeinem Grund ausgerechnet in dem Jahr kaufen musste, in dem die Benzinpreise wirklich zu steigen begannen. Wie er seinen Mund gehalten hatte, nahm sie an, na, eigentlich wusste sie das sogar, als sie auf guten Sommercamps für die Kinder, einer E-Gitarre für Donny, er hatte 2 Jahre lang gespielt, lange genug, um überraschend gut zu werden und dann plötzlich damit aufgehört, und Reitstunden für Petra bestanden hatte. Eine erfolgreiche Ehe war ein Balanceakt. Das war etwas, was jeder wusste. Eine erfolgreiche Ehe hing auch davon ab, dass man viel Ärger hinunterschluckte. Das war etwas, was Darcy wusste. Wie es in einem Song von Stevie Winwood hieß: You just roll with it, baby. Sie rollte mit. Und er auch. Im Jahr 2004 nahm Donny sein Studium an einem College in Pennsylvania auf. Ab 2006 studierte Petra am Colby College, ganz in der Nähe in Waterville. Unterdessen war Darcy Madsen Anderson 46 Jahre alt. Bob war 49 und betreute Jungpfadfinder gemeinsam mit dem Bauunternehmer Stan Morin. der eine halbe Meile von ihnen entfernt wohnte. Sie fand ihr kahl werdender Ehemann sehr in Khaki-Shorts und den braunen Kniestrümpfen, die er zu den monatlichen Wildniswanderungen trug, ziemlich lächerlich aus, aber das sagte sie nie. Seine kahle Stelle war jetzt unübersehbar. Die Brille hatte Bifokalgläser. Sein Gewicht war von 80 auf 95 Kilo hochgeschnellt. In seiner Firma war er Partner geworden. Benson & Bacon hieß jetzt Benson, Bacon & Anderson. Ihr erstes Haus in Pownall hatten sie gegen ein luxuriöseres in Yarmouth eingetauscht. Darcys Busen, einst klein und fest und hoch, ihr bestes Stück hatte sie immer gefunden. Sie hatte nie wie eine Serviererin in einer oben ohne Kneipe aussehen wollen, war jetzt größer, nicht mehr so fest und sackte natürlich herab, wenn sie abends ihren BH ablegte. Was konnte man anderes erwarten, wenn man sich der 50er-Marke näherte? Aber hin und wieder trat Bob noch von hinten an sie heran und umfasste sie. Ab und zu kam es im oberen Schlafzimmer mit Blick auf ihr friedliches, fast einen Hektar großes Stück Land zu einem vergnüglichen Zwischenspiel. Und wenn er ein bisschen vorschnell war und sie oft unbefriedigt ließ, war oft nicht immer. Und die Befriedigung, ihn danach umarmt zu halten, seinen warmen Männerkörper zu spüren, während er neben ihr eindöste, diese Befriedigung versagte nie. Es war, vermutete sie, die Befriedigung zu wissen, dass sie noch immer zusammen waren, was andere nicht mehr waren. Die Befriedigung zu wissen, dass ihre Ehe, während sie auf die Silberhochzeit zusteuerten, weiter auf Kurs war. Im Jahr 2009, 25 Jahre nach ihrem Jawort in einer kleinen Baptistenkirche, die es nicht mehr gab, wo sie gestanden hatte, lag jetzt ein Parkplatz, schmissen Donnie und Petra im The Birches in Castleview eine Überraschungsparty für sie. Es gab über 50 Gäste, Champagner vom Feinsten, Filetspitzen, einen dreistöckigen Kuchen. Das Jubelpaar tanzte wie immer bei der Hochzeit zu Kenny Loggins Footloose. Die Gäste beklatschten Bobs getanzten Breakaway, den sie ganz vergessen hatte, bis sie ihn wieder sah, und seine noch immer elegante Ausführung gab ihr einen kleinen Stich ins Herz. Nun, das war ganz natürlich. Obwohl er jetzt einen Bauch hatte, der zu der peinlichen, zumindest ihm peinlichen, kahlen Stelle passte, war er für einen Steuerberater noch immer extrem flink auf den Beinen. Aber alles das war nur Geschichte. Der Stoff, aus dem Nachrufe waren. Und sie waren noch zu jung, um an die zu denken. Es ignorierte die Details einer Ehe, und solche gewöhnlichen Mysterien waren nach ihrer Überzeugung, ihrer festen Überzeugung, der Kitt, der eine Partnerschaft dauerhaft machte. Wie damals, als sie verdorbene Schrimps gegessen und sich die ganze Nacht hatte übergeben müssen, auf der Bettkante sitzend, während ihr schweißnasses Haar im Nacken klebte und Tränen über ihr hektisch gerötetes Gesicht liefen. Bob hatte neben ihr gesessen, geduldig den Eimer gehalten und ihn nach jedem Spuckanfall ins Bad getragen und ausgespült, damit ihr von dem Geruch nicht noch schlechter wurde, hatte er gesagt. Er hatte den Wagen warm laufen lassen, um sie um 6 Uhr am nächsten Morgen in die Notaufnahme zu fahren, als die schreckliche Übelkeit dann endlich abzuklingen begann. Er hatte sich bei BB&A krank gemeldet. Außerdem hatte er eine Geschäftsreise nach White River abgesagt, um ihr für den Fall, dass die Übelkeit zurückkam, zur Seite stehen zu können. Solche Dinge basierten auf Gegenseitigkeit. Was dem einen dieses Jahr recht war, war dem anderen nächstes Jahr billig. Sie hatte mit ihm in St. Stephen's Hospital im Wartezimmer gesessen, das war 1994 oder 95 gewesen, um auf das Ergebnis der Gewebeuntersuchung zu warten, nachdem er, beim Duschen, eine verdächtige Schwellung unter der linken Achsel entdeckt hatte. Der Test war negativ gewesen, die Diagnose eine entzündete Lymphdrüse. Die Schwellung hatte noch ungefähr einen Monat angehalten, dann war sie von selbst zurückgegangen. Der Anblick eines Kreuzworträtselhefts auf seinen Knien, das durch die halb geöffnete Badezimmertür zu sehen war, während er auf der Toilette saß. Der Geruch von Rasierwasser auf seinen Wangen, der bedeutete, dass der Suburban 1 bis 2 Tage nicht in ihrer Einfahrt stehen und seine Hälfte des Betts 1 bis 2 Nächte leer bleiben würde, weil er die Buchhaltung irgendeiner Firma in Vermont oder New Hampshire in Ordnung bringen musste. BB&A hatte jetzt Klienten in allen nördlichen Neuenglandstaaten. Manchmal bedeutete der Duft eine Reise zur Besichtigung einer Münzsammlung bei einer Nachlassversteigerung, weil nicht alle An- und Verkäufe ihrer numismatischen Nebentätigkeit am Computer abgewickelt werden konnten. Das wussten sie beide. Der Anblick seines alten schwarzen Rollenkoffers, den er hartnäckig behielt, so sehr sie auch nörgelte, im Dielenschrank. Seine Pantoffeln am Fußende des Betts, einer immer in den anderen gesteckt. Das Glas Wasser mit der orange-roten Vitaminpille daneben auf der neuesten Ausgabe von Coin and Currencies Collecting. Wie er immer, draußen ist mehr Platz als drinnen, sagte, wenn er gerülpst hatte und Vorsicht, Gasangriff, nachdem er einen hatte fahren lassen. Sein Mantel am ersten Haken in der Diele. Das Bild seiner Zahnbürste im Spiegel. Er hätte weiter die aus dem ersten Ehejahr benutzt, glaubte Darcy, wenn sie sie nicht regelmäßig ersetzt hätte. Seine Angewohnheit, sich beim Essen nach jedem zweiten oder dritten Bissen die Lippen mit der Serviette abzutupfen. Sein sorgfältig gepacktes Marschgepäck, immer mit einem zusätzlichen Kompass, bevor Stan und er mit einer Gruppe von 9-Jährigen den Deadman's Trail in Angriff nahmen. Einen entsetzlich gefährlichen Track durch die Wälder, der hinter dem Einkaufszentrum Golden Grove begann und bei Weinbergs Used Car City endete. Der Anblick seiner Fingernägel, immer kurz und sauber. Der Geschmack von Dentin-Mundwasser, wenn sie sich küssten. Aus diesen und 10.000 weiteren Dingen bestand die geheime Geschichte ihrer Ehe. Sie wusste, dass er seine eigene Geschichte von ihr haben musste. Mit allem von dem Lippenbalsam mit Zimtgeschmack, den sie im Winter benutzte, bis zum Duft ihres Shampoos, wenn er ihren Nacken küsste. Das passierte jetzt nicht mehr so oft, aber hin und wieder doch. Und dem Klicken ihrer Computertastatur um 2 Uhr morgens, in jenen 2 bis 3 Nächten im Monat, in denen sie aus irgendeinem Grund keinen Schlaf fand. Jetzt waren es 27 Jahre, oder? Sie hatte sich eines Tages damit amüsiert, das mit der Rechenfunktion ihres Computers auszurechnen. 9.855 Tage. Fast 250.000 Stunden und über 14 Millionen Minuten. Natürlich war er zur Arbeit außer Haus gewesen und sie hatte selbst einige Reisen gemacht. Die traurigste nach Minneapolis, um bei ihren Eltern zu sein, nachdem ihre Schwester Brandoline auf tragische Weise tödlich verunglückt war. Aber meistens waren sie zusammen gewesen. Wusste sie alles über ihn? Natürlich nicht. So wenig, wie er alles über sie wusste. Beispielsweise, wie sie manchmal, meist an Regentagen oder in den Nächten, in denen sie nicht schlafen konnte, Butterfinger oder Baby Roofs verschlang. Weiter Schokoriegel in sich hineinstopfte, wenn sie schon längst keine mehr wollte, sogar noch, wenn ihr davon bereits schlecht war. Oder dass sie den neuen Briefträger irgendwie süß fand. Alles konnte man niemals wissen, aber sie glaubte, nach 27 Jahren alles Wichtige zu wissen. Es war eine gute Ehe. Eine der etwa 50%, die über so lange Zeit hinweg gehalten hatten. Das glaubte sie auf dieselbe unreflektierte Weise, wie sie glaubte, die Schwerkraft werde sie auf der Erde halten, wenn sie den Gehsteig entlang ging. Bis zu jener Nacht in der Garage. 2. Die TV-Fernbedienung gab den Geist auf und im Küchenschrank links neben dem Ausguss fanden sich keine AA-Batterien. Dort lagen Batterien der Größen C und D, sogar eine ungeöffnete Packung der klitzekleinen AAA-Batterien, aber keine verflixten Drecksbatterien der Größe AA. Also ging sie in die Garage hinaus, weil sie wusste, dass Bob dort Duracells gebunkert hatte. Und das war alles, was nötig war, um ihr gesamtes Leben zu verändern. Als ob jeder in der Luft wäre, hoch oben in der Luft. Ein lächerlicher kleiner Schritt in die falsche Richtung und schon stürzte man ab. Zwischen Küche und Garage verlief ein gedeckter Verbindungsgang. Darcy hastete ihn entlang, hielt sich den Hausmantel mit einer Hand am Hals zu. Vor 2 Tagen war das lange, außergewöhnlich warme Spätherbstwetter umgeschlagen und jetzt schien es eher November als Oktober zu sein. Der Wind schnappte nach ihren Fesseln. Sie hätte lieber Socken und eine Hose anziehen sollen, aber Two and a Half Men würde in weniger als 5 Minuten kommen und der verflixte Fernseher steckte bei CNN fest. Wäre Bob da gewesen, hätte sie ihn gebeten, das Programm manuell zu wechseln. Dafür gab es irgendwo Knöpfe. Vermutlich auf der Rückseite, wo sie nur einen Mann finden konnte. und ihn dann hinausgeschickt, damit er Batterien holte. Schließlich war die Garage vor allem sein Reich. Darcy betrat sie nur, um ihren Wagen hinauszufahren. Und auch das nur bei schlechtem Wetter. Sonst parkte sie auf der Wendefläche der Einfahrt. Bob war in Montpelier, um eine Sammlung Stahlpennys aus dem Zweiten Weltkrieg zu begutachten. Und sie war, zumindest vorübergehend, allein für die Kassa Anderson verantwortlich. Sie fummelte nach den drei Schaltern neben der Tür, fand sie und drückte sie mit dem Handballen hoch. Die Neonröhren an der Decke flammten summend auf. Die Garage war geräumig und sauber. Das Werkzeug hing an Haken in Lochplatten und Bobs Werkbank war ordentlich aufgeräumt. Der Zementstrich des Fußbodens war in Schlachtschiffgrau gestrichen. Auf dem Fußboden waren keine Ölflecken zu sehen. Bob sagte, Ölflecken bedeuteten, dass die Leute, denen die Garage gehörte, Schrottautos fuhren oder Wartungsarbeiten schlampig ausführten. Der ein Jahr alte Prius, mit dem er werktags nach Portland pendelte, stand hier. Nach Vermont war er mit seinem SUV Dinosaurier gefahren, der schon viele Meilen auf dem Tacho hatte. Ihr Volvo war draußen geparkt. »Es ist genauso leicht, reinzufahren«, hatte Bob mehr als einmal gesagt. Nach 27 Ehejahren waren originelle Kommentare eher dünn gesät. »Du brauchst nur den Türöffner an der Sonnenblende zu benutzen.« »Ich habe ihn lieber dort, wo ich ihn sehen kann«, antwortete sie immer, obwohl sie in Wirklichkeit befürchtete, sie könnte beim Zurückstoßen den linken oder rechten Torrahmen streifen. Sie hasste das Rückwärtsfahren. Und sie vermutete, dass er das wusste. Genauso wie sie wusste, dass er merkwürdig zwanghaft darauf achtete, Banknoten immer richtig herum in seine Geldbörse zu stecken und nie ein Buch auf dem Gesicht liegen ließ, wenn er eine Lesepause machte. Das schade dem Buchrücken, sagte er dann. Wenigstens war die Garage warm. Große silberne Blechröhren, wahrscheinlich hießen sie Warmluftkanäle, aber Darcy war sich ihrer Sachen nicht ganz sicher, verliefen kreuz und quer unter der Decke. Sie trat an die Werkbank, auf der mehrere sauber beschriftete quadratische Blechdosen aufgereiht waren. Schrauben, Muttern, Scharniere, Hapsen und Winkel, Dichtungen und, das fand sie geradezu rührend, Krimskrams. An der Wand hing ein Kalender mit einer Badenixe aus Sports Illustrated, die deprimierend jung und sexy aussah. Links neben dem Kalender waren mit Reißzwecken zwei Fotos befestigt. Eines war ein alter Schnappschuss von Donnie und Petra auf dem Little League-Feld in Yarmouth, beide in Trikots der Boston Red Sox. Darunter hatte Bob mit Magic Marker die Heimmannschaft 1999 geschrieben. Das andere Foto, viel neuer, zeigte die fast zu einer Schönheit herangewachsene Petra mit ihrem Verlobten Michael, der einen Arm um sie gelegt hatte, in Old Orchard Beach vor einem Muschelstand. Unter dieser Aufnahme hatte Bob mit Magic Marker geschrieben, das glückliche Paar. Das Schränkchen mit den Batterien trug einen Dymo-Tape-Streifen mit dem Wort Elektrokram und hing links neben den Fotos. Darcy bewegte sich in diese Richtung, ohne darauf zu achten, wohin sie ging, weil sie sich auf Bobs fast manische Ordnungsliebe verließ und stolperte über einen nicht ganz unter der Werkbank geschobenen Karton. Sie taumelte und klammerte sich dann im letzten Augenblick an die Werkbank. Sie brach sich dabei einen Fingernagel ab, schmerzhaft und ärgerlich, bewahrte sich aber vor einem hässlichen Sturz, was gut war. Sehr gut, wenn man bedachte, dass niemand im Haus gewesen wäre, um die Notrufnummer zu wählen, wenn sie mit dem Kopf auf den Fußboden geknallt wäre, der zwar sauber und ölfrei, aber extrem hart war. Sie hätte den Karton einfach mit dem Innenrist unter die Werkbank zurückschieben können. Das würde sie später erkennen und angestrengt darüber nachgrübeln wie ein Mathematiker, der eine abstrus komplizierte Gleichung zu lösen versuchte. Schließlich hatte sie es eilig. Aber sie sah oben in dem Karton einen Strickwarenkatalog von Pattern Works und kniete nieder, um ihn an sich zu raffen und mit den Batterien ins Haus mitzunehmen. Aber als sie ihn herausnahm, lag darunter ein Katalog von Brookstone, den sie verlegt zu haben glaubte. Und darunter Paula Young, Talbots, For Series, Bloomingdale's. Bob, rief sie, nur kam sein Name in zwei empörten Silben heraus, wie manchmal, wenn er Schmutz ins Haus schleppte oder seine nassen Handtücher auf dem Fußboden im Bad liegen ließ, als wäre dies ein Luxushotel mit Zimmermädchen. Nicht wie Bob, sondern wie Bob, weil sie wirklich in ihm lesen konnte, wie in einem Buch. Er fand sie bestelle zu viel aus Versandhauskatalogen, hatte einmal sogar behauptet, sie sei süchtig nach ihnen. Was lächerlich war, es waren Butterfinger, nach denen sie süchtig war. Diese kleine psychologische Analyse hatte ihm eine zweitägige, kalte Schulter eingebracht. Aber er wusste, wie ihr Verstand arbeitete und dass sie bei Dingen, die nicht unbedingt lebenswichtig waren, das Originale aus den Augen, aus dem Sinn Mädchen war. Daher hatte er ihre Kataloge eingesammelt, der leise Treter, und hier aufbewahrt. Als nächstes wären sie vermutlich in den Papiercontainer geflogen. Danskin, Express, Computer Outlet, Macworld, Monkey World, Lila, Grace? Je tiefer sie grub, desto empörter wurde sie. Man hätte glauben können, sie stünden wegen ihrer Verschwendungssucht am Rand des Bankrotts, was absoluter Bockmist war. Two and a Half Men war längst vergessen. Sie überlegte bereits, wie sie Bob die Meinung sagen würde, wenn er aus Montpelier anrief. Er rief immer an, wenn er zu Abend gegessen hatte und wieder in seinem Motel war. Aber als erstes würde sie alle diese Kataloge in das verflixte Haus zurückschaffen, auch wenn sie dazu 3 oder 4 Mal gehen musste, weil der Stapel mindestens 1,5 Meter hoch und diese Hochglanzkataloge schwer waren. Wirklich kein Wunder, dass sie über den Karton gestolpert war. Tod durch Kataloge, dachte sie. Was für eine verrückte Art aus dem Leben. Dieser Gedanke brach so sauber ab wie ein dürrer Ast. Sie hatte beim Nachdenken weitergeblättert, war jetzt im 2. Viertel des Stapels und stieß unter Gooseberry Patch, County Decor, auf etwas, das kein Katalog war. Nein, überhaupt kein Katalog. Es war ein Magazin, das Bondage Bitches hieß. Sie nahm es beinahe nicht heraus und hätte es vermutlich nicht angefasst, wenn sie es in einer seiner Schubladen oder in dem oberen Fach bei den Wunderhaarwuchsmitteln gefunden hätte. Aber weil sie es hier fand, in einem Stapel von mindestens 200 Katalogen, ihren Katalogen, versteckt. Nun, darin lag etwas, was über die Verlegenheit hinausging, die ein Mann wegen bizarrer sexueller Vorlieben empfinden mochte. Die Frau auf dem Cover war an einen Stuhl gefesselt und bis auf eine schwarze Kapuze nackt. Aber die Kapuze bedeckte nur ihre obere Gesichtshälfte, sodass zu sehen war, wie sie schrie. Sie war mit dicken Stricken gefesselt, die in Brüste und Bauch einschnitten. An Kinn, Hals und Armen hatte sie Theaterblut. Unten auf dem Cover stand in schrillem Gelb eine widerliche Anpreisung. Bad Bitch Brenda wollte es haben und kriegte es auf Seite 49. Darcy hatte nicht die Absicht, Seite 49 oder irgendeine andere Seite aufzuschlagen. Sie erklärte sich bereits selbst, was das war. Männlicher Forscherdrang. Darüber Bescheid wusste sie aus einem Artikel im Cosmo, den sie beim Zahnarzt im Wartezimmer gelesen hatte. Eine Frau hatte an einen der vielen Ratgeber der Zeitschrift geschrieben. In diesem Fall an die festangestellte Psychologin, die auf das oft rätselhafte Sexualleben von Männern spezialisiert war, weil sie im Aktenkoffer ihres Mannes ein paar Schwulenmagazine gefunden hatte. Sehr deutliche Darstellungen hatte die Leserin geschrieben, und nun mache sie sich Sorgen, ihr Mann könne heimlich schwul sein. aber wenn er das sei, fügte sie hinzu, verberge er das im Schlafzimmer recht gut. »Keine Sorge«, sagte die Briefkastentante, »Männer seien von Natur aus abenteuerlustig und viele von ihnen interessierten sich für sexuelle Verhaltensweisen, die alternativ, schwuler Sex an erster Stelle, gleich dahinter Gruppensex oder fetischistisch sein, Natursekt, Crossdressing, Sex in der Öffentlichkeit, Latex und natürlich Bondage.« Sie hatte hinzugefügt, es gebe auch Frauen, die von Bondage fasziniert seien. Was Darcy ein Rätsel gewesen war, aber sie hätte als Erste zugegeben, nicht alles zu wissen. Männlicher Forscherdrang, mehr steckte nicht dahinter. Vielleicht hatte er das Magazin an irgendeinem Zeitungsstand gesehen. Als Darcy sich diesen speziellen Titel an einem Zeitungsstand vorzustellen versuchte, streikte allerdings ihr Verstand. Und war neugierig gewesen. Oder vielleicht hatte er es in einem Tankstellenshop aus einem Abfallkorb geangelt. Er hatte es mit nach Hause genommen, hatte es hier draußen in der Garage durchgeblättert, war ebenso entsetzt gewesen wie sie. Das Blut an dem Covergirl war offensichtlich nicht echt, aber ihr Schrei wirkte sehr real und hatte es in diesem fürs Altpapier bestimmten riesigen Katalogstapel versteckt, damit sie es nicht finden und ihm deswegen Vorwürfe machen würde. Das war alles. Ein Einzelfall. Blätterte sie die restlichen Kataloge durch, würde sie nichts Vergleichbares finden. Vielleicht ein paar Hefte von Penthouse. Sie wusste, dass die meisten Männer auf Spitzen und Seide standen, und Bob war da keine Ausnahme. Aber nichts mehr im Genre von Bondage-Bitches. Als sie den Titel erneut betrachtete, fiel ihr etwas Seltsames auf. Er trug keinen Preisaufdruck, auch keinen Strichcode. Weil sie neugierig war, was solch ein Magazin kosten konnte, sah sie sich die Rückseite an und zuckte wegen des dortigen Bildes nochmal zusammen. Eine nackte Blondine war auf etwas festgeschnallt, was ein stählerner Operationstisch zu sein schien. Ihr entsetzter Gesichtsausdruck wirkte jedoch ungefähr so echt wie ein 3-Dollar-Schein, was irgendwie beruhigend war. Und der Dicke, der mit etwas, was wie ein Ginsu-Messer aussah, über ihr stand, sah mit den Armstulpen und Lederslip ebenso lächerlich aus. Mehr wie ein Buchhalter als jemand, der gleich die Bondage-Bitch du jour zerstückeln würde. Bob ist ein Buchhalter, warf ihr Verstand ein. Ein dummer Gedanke aus dem leider nur allzu großen dummen Bereich ihres Gehirns. Sie schob ihn von sich weg. Genau wie sie das bemerkenswert widerliche Magazin wieder unter die Kataloge schob, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass auch hinten kein Preis aufgedruckt war. Und als sie den Karton unter die Werkbank zurückschob, sie wollte die Kataloge nun doch nicht ins Haus mitnehmen, fiel ihr die Lösung des Kein-Preis-, Kein-Strichcode-Rätsels ein. Es handelte sich um eines der Magazine, die in einer festen Plastiktüte verkauft wurden, die alle anstößigen Teile abdeckte. Preis und Strichcode waren auf der Hülle gewesen. So war es natürlich. Wie hätte es sonst sein sollen? Er musste das verflixte Ding ja irgendwo gekauft haben, wenn er es nicht aus dem Müll geangelt hatte. Vielleicht hat er es übers Internet gekauft. Bestimmt gibt es Anbieter, die auf solchen Schund spezialisiert sind. Von jungen Frauen, die wie 12-Jährige angezogen und zurechtgemacht sind, ganz zu schweigen. »Schon gut«, sagte sie und nickte einmal knapp. Damit wäre das erledigt, abgehakt, aus und vorbei. Würde sie ihren Fund am Telefon erwähnen, wenn er später anrief oder nach seiner Rückkehr, würde er beschämt und defensiv reagieren. Er würde sie wahrscheinlich sexuell naiv nennen, was sie vermutlich auch war, und ihr eine Überreaktion vorwerfen, die sie aber unbedingt vermeiden wollte. Was sie tun wollte, war »Roll with it, Baby«. Eine Ehe glich einem ständig im Bau befindlichen Haus, das jedes Jahr um neue Zimmer erweitert wurde. Eine Ehe im ersten Jahr war ein Cottage. Nach 27 Jahren war sie eine riesige, weitläufige Villa. Darin musste es Winkel- und Lagerräume geben, von denen manche ein paar unangenehme Relikte enthielten, die man lieber nicht gefunden hätte. Aber das war kein Drama. Man warf diese Relikte auf den Müll oder gab sie für karitative Zwecke im Goodwill-Store ab. Dieser Gedanke, der ihr schlüssig erschien, gefiel ihr so gut, dass sie ihn laut aussprach. Kein Drama! Und um sich das zu beweisen, schob sie den Karton mit beiden Händen kräftig an, so dass er bis an die Wand rutschte, wo ein Poltern zu hören war. Was war das? Ich will's gar nicht wissen, sagte sie sich und war sich ziemlich sicher, dass dieser Gedanke nicht aus dem dummen, sondern aus dem cleveren Bereich kam. Unter der Werkbank war es düster und es konnte dort Mäuse geben. Selbst in einer aufgeräumten Garage wie dieser konnte es Mäuse geben, vor allem mit Beginn der kalten Jahreszeit. Und eine in die Enge getriebene Maus konnte beißen. Darcy stand auf, klopfte sich die Knie ab und verließ in ihrem Hausmantel die Garage. Auf halbem Weg ins Haus hörte sie das Telefon klingeln. 3. Sie war schon in der Küche, bevor der Anrufbeantworter sich einschaltete, aber sie wartete. Wenn es Bob war, würde sie das Gerät antworten lassen. Sie wollte nicht gleich jetzt mit ihm reden. Sie befürchtete, er könnte etwas in ihrer Stimme hören. Er würde annehmen, sie sei zum Laden an der Ecke oder vielleicht zum Video Village gefahren und in einer Stunde noch einmal anrufen. In einer Stunde, wenn ihre unangenehme Entdeckung Zeit gehabt hatte, sich etwas zu setzen, würde sie wieder weitgehend normal sein, sodass sie sich angenehm unterhalten konnten. Aber es war nicht Bob, es war Donny. »Ach, Mist! Eigentlich wollte ich mit euch reden.« Sie nahm den Hörer ab, lehnte sich an die Arbeitsplatte und sagte, »Dann red. Ich war nur in der Garage.« Donny sprudelte geradezu über vor Neuigkeiten. Er lebte jetzt in Cleveland, Ohio, und nach zweijähriger undankbarer Plackerei in untergeordneten Stellungen in der größten Werbeagentur der Stadt hatten sein Freund und er beschlossen, sich selbstständig zu machen. Bob hatte ihm nachdrücklich davon abgeraten und Donny erklärt, sein Partner und er hätten keine Chance, den Gründerkredit zu bekommen, den sie brauchten, um das erste Jahr zu überstehen. »Wach auf«, hatte er gesagt, nachdem Darcy ihm das Telefon übergeben hatte. Das war im zeitigen Frühjahr gewesen, als sich unter Bäumen und Büschen im Garten noch vereinzelte Schneereste gehalten hatten. »Du bist 24, Donny, und dein Kumpel Ken ist so alt wie du. Ihr beiden Lümmel könnt noch ein weiteres Jahr lang keine Kaskoversicherung für eure Autos bekommen, nur eine Haftpflichtversicherung. Keine Bank gibt euch $70.000 Gründerkredit, erst recht nicht in diesen schwierigen Zeiten.« Aber sie hatten den Kredit bekommen und jetzt hatten sie 2 Großkunden gewonnen, beide am gleichen Tag. Einer war ein Autohändler, der einen neuen Ansatz für eine Werbekampagne suchte, die Mit-30er ansprechen sollte. Die andere war dieselbe Bank, die Anderson und Hayward den Gründerkredit gewährt hatte. Donny jubelte geradezu und seine Mutter stimmte freudig ein. Sie sprachen ungefähr 20 Minuten miteinander. Einmal wurde ihr Gespräch durch das Doppelpiepsen unterbrochen, mit dem ein eingehender Anruf gemeldet wurde. »Willst du den annehmen?«, fragte Donny. »Nein, das ist nur dein Vater. Er ist in Montpelier und besichtigt eine Sammlung von Stahlpennys. Er ruft nochmal an, bevor er ins Bett geht.« »Wie geht's ihm denn?« »Gut«, dachte sie. »Entwickelt neue Interessen.« »Aufrecht und die Luft schnüffelnd«, sagte sie. Das war einer von Bobs Lieblingsausdrücken und er brachte Donny zum Lachen. Sie liebte es, ihn lachen zu hören. »Und Pete?« »Ruf an und frag sie selbst, Donald.« »Das werde ich. Irgendwann komme ich schon dazu. Bis dahin reicht mir eine Kurzfassung.« »Ihr geht es sehr gut. Macht Heiratspläne.« »Man könnte glauben, die Hochzeit wäre schon nächste Woche, nicht erst im kommenden Juni.« »Donny, wenn du dich nicht bemühst, Frauen zu verstehen, wirst du nie heiraten?« »Das hat keine Eile. Ich amüsiere mich zu gut.« »Aber hoffentlich vorsichtig?« »Ich bin sehr vorsichtig und sehr höflich. Ich muss jetzt weg, Ma. In einer halben Stunde treffe ich mich mit Ken auf einen Drink. Wir wollen mit dem Brainstorming wegen dieser Autosache anfangen.« Sie hätte ihn beinahe ermahnt, nicht zu viel zu trinken, hielt sich aber gerade noch zurück. Er sah vielleicht noch immer wie ein Highschool-Junior aus und ihr stand sehr deutlich vor Augen, wie er als Fünfjähriger in einem roten Kurzsamtjumper unermüdlich mit seinem Roller auf dem betonierten Wegen im Joshua Chamberlain Park in Pownal unterwegs gewesen war, aber jetzt war er keiner dieser Jungen mehr. Er war ein junger Mann und, so wahrscheinlich das klingen mochte, ein Jungunternehmer, der seinen Weg machen würde. »Okay«, sagte sie. »Danke für den Anruf, Donny. Es war schön, mit dir zu reden.« »Gleichfalls. Bestell dem alten Knaben einen schönen Gruß von mir, wenn er anruft.« »Wird gemacht.« Aufrecht und die Luft schnüffelnd, sagte Donny und kicherte. Wie vielen Jungpfadfindern er das wohl beigebracht hat. Bestimmt allen. Darcy öffnete den Kühlschrank, um zu sehen, ob darin zufällig ein Butterfinger lag, der gekühlt auf ihre gierigen Lippen wartete. Pech. Eine erschreckende Vorstellung. Hab dich lieb, Mama. Ich dich auch. Sie legte auf und fühlte sich wieder gut und lächelte. Aber ihr Lächeln verblasste, während sie an die Arbeitsplatte gelehnt dastand. Ein Poltern. Als sie den schweren Karton mit den Katalogen unter die Werkbank zurückgeschoben hatte, hatte sie ein Poltern gehört. Kein Klirren oder Scheppern wie von einem dort liegenden Werkzeug, sondern ein Poltern. Irgendwie hatte es hohl geklungen. Das ist mir egal. Leider war dem nicht so. Das Poltern verkörperte etwas Unerledigtes. Der Karton übrigens auch. Waren darin weitere Magazine wie Bondage Bitches versteckt? Ich will's nicht wissen. Richtig, richtig. Aber vielleicht sollte sie es trotzdem rausbekommen. Sollte es nur das eine Magazin geben, hatte sie recht, wenn sie annahm, es handle sich um sexuelle Neugier, die durch einen einzigen Blick in eine zwielichtige und gestörte, wie sie für sich selbst hinzufügte, Welt völlig befriedigt worden war. Gab es jedoch mehrere, konnte das noch immer in Ordnung sein. Schließlich war er dabei, sie wegzuwerfen. Aber vielleicht sollte sie davon wissen. Vor allem dieses Poltern. Es beschäftigte sie mehr als die Sache mit den Magazinen. Sie schnappte sich die Stablampe aus dem Besenschrank und machte sich wieder auf den Weg in die Garage. Diesmal hielt sie die Aufschläge ihres Hausmantels gleich zusammen und wünschte sich, sie hätte eine Jacke darüber gezogen. Es begann wirklich kalt zu werden. 4. Darcy kniete sich hin, schob den Karton mit Katalogen beiseite und leuchtete mit der Stablampe unter die Werkbank. Im ersten Augenblick begriff sie nicht, was sie sah. 2 dunkle Linien, die die glatte Fußleiste senkrecht durchschnitten, eine etwas breiter als die andere. Dann bildete sich in ihrer Körpermitte ein Strahl aus Unbehagen, der vom Brustbein bis in die Magengrube reichte. Dies war ein Versteck. »Lass die Finger davon, Darcy!« Es geht nur ihn etwas an, und um des eigenen Seelenfriedens willen solltest du es dabei belassen. Ein guter Rat. Nur war sie schon zu sehr in dieser Sache verwickelt, um ihn zu beherzigen. Sie kroch mit der Stablampe in der Hand unter die Werkbank und machte sich darauf gefasst, Spinnweben zu spüren. Aber es gab keine. Wenn sie, das Originale, aus den Augen, aus dem Sinnmädchen war, war ihr kahl werdender, münzensammelnder, pfadfinderspielender Ehemann der originale Mr. Saubermann. Außerdem ist er selbst hier drunter gekrochen, sodass keine Spinnweben entstehen konnten. Stimmte das? Das wusste sie doch wirklich nicht, oder? Aber sie glaubte es zu wissen. Die Spalten befanden sich an beiden Enden eines 20 cm langen Abschnitts der Fußbodenleiste, durch den eine senkrechte Mittelachse zu führen schien, sodass er sich drehen ließ. Sie hatte ihn mit dem Karton hinreichend angestoßen, dass er etwas aufgesprungen war, aber damit war das Poltern noch nicht erklärt. Sie drückte gegen ein Ende des Abschnitts. Es schwang nach innen und das andere Ende kam heraus, sodass ein Versteck sichtbar wurde, das 20 Zentimeter breit, 30 hoch und ungefähr einen halben Meter tief war. Sie hatte erwartet, weitere Magazine zu entdecken, vielleicht zusammengerollt. Aber es gab keine Magazine. In dem Hohlraum stand eine kleine Holzkassette, die sie ziemlich sicher zu erkennen glaubte. Das Kästchen war offenbar die Ursache des Polterns gewesen. Es hatte hochkant gestanden und die sich drehende Fußleiste hatte es umgestoßen. Sie griff hinein, bekam das Kästchen zu fassen, mit bösen Vorahnungen, die fast greifbar waren, und holte es heraus. Das Kästchen war die kleine Kassette aus Eichenholz, die sie ihm vor 5 oder vielleicht mehr Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte. Oder war es zu einem Geburtstag gewesen? Das wusste Darcy nicht mehr, nur, dass sie ein guter Kauf im Kunstgewerbeladen in Castle Rock gewesen war. Ihr Deckel war mit einer handgeschnitzten Kette im Flachrelief geschmückt. Unter der Kette stand, ebenfalls im Flachrelief, der Verwendungszweck der Kassette. Manschettenknöpfe. Bob hatte eine Menge Manschettenknöpfe. Und obwohl er werktags lieber Hemden mit Knöpfmanschetten trug, waren manche davon recht hübsch. Sie erinnerte sich, dass sie gedacht hatte, diese Kassette würde ihm helfen, sie ordentlich aufzubewahren. Da sie wusste, dass das Kästchen noch eine Zeit lang auf der Kommode in seiner Hälfte des Schlafzimmers gestanden hatte, nachdem das Geschenk ausgepackt und gebührend bewundert worden war. Aber sie konnte sich nicht erinnern, es in letzter Zeit gesehen zu haben. Natürlich hatte sie das nicht. Es war hier draußen, in diesem Versteck unter seiner Werkbank, und sie hätte Haus und Hof verwettet, wieder eine von Bobs Redensarten, dass sie keine Manschettenknöpfe finden würde, wenn sie den Deckel aufklappte. Dann sieh nicht hinein. Wieder ein guter Rat. Aber sie war nun schon viel zu weit gegangen, um ihn zu beherzigen. Als sie das Holzkästchen öffnete, fühlte sie sich wie eine Frau, die in ein Spielcasino geraten war und aus irgendeinem verrückten Grund die Ersparnisse ihres ganzen Lebens auf eine einzige Karte setzte. »Lass sie leer sein, bitte Gott, wenn du mich liebst, lass sie leer sein!« Aber das war sie nicht. Sie enthielt 3 von einem Gummiband zusammengehaltene Plastikkarten. Darcy nahm den kleinen Packen heraus und fasste ihn nur mit spitzen Fingern an, wie eine Frau einen Putzlappen anfassen würde, von dem sie befürchtet, er könnte außer Schmutz auch Keime enthalten. Dann streifte sie das Gummiband ab. Es waren keine Kreditkarten, wie sie zunächst vermutet hatte. Obenauf lag ein Blutspenderausweis des Roten Kreuzes, der auf eine Marjorie Duval ausgestellt war. Ihre Blutgruppe war A Rhesus positiv, ihre Region Neuengland. Darcy drehte die Karte um und sah, dass Marjorie, wer immer das war, zuletzt am 16. August 2010 Blut gespendet hatte. Vor 3 Monaten. Wer zum Teufel war Marjorie Duval? Woher kannte Bob sie? Und weshalb hatte sie eine schwache, aber sehr deutliche Erinnerung an diesen Namen? Die nächste Karte war Marjorie Duvals Bibliotheksausweis für die North Conway Library, auf dem auch ihre Adresse stand. 17 Honey Lane, South Gansett, New Hampshire. Die letzte Plastikkarte war Marjorie Duvals Führerschein aus New Hampshire. Sie sah wie eine ganz durchschnittliche Amerikanerin Mitte 30 aus. Nicht sehr hübsch. Allerdings sah auf Führerscheinfotos niemand besonders vorteilhaft aus. Aber vorzeigbar. Zurückgekämmtes, dunkelblondes Haar zu einem Nackenknoten oder Pferdeschwanz zusammengefasst. Auf dem Foto war das nicht zu erkennen. Geburtsdatum 6. Januar 1974. Die Adresse war dieselbe wie auf dem Bibliotheksausweis. Darcy merkte, dass sie ein trostloses, wimmerndes Geräusch machte. Es war entsetzlich, einen solchen Laut aus ihrer Kehle kommen zu hören, aber sie konnte nicht damit aufhören. Und ihr Magen war durch eine Bleikugel ersetzt worden. Sie zog alle ihre inneren Organe herab und dehnte sie in neue, unangenehme Formen. Sie hatte Marjorie Duvals Gesicht in der Zeitung gesehen. Auch in den 6-Uhr-Nachrichten. Mit Händen, die absolut gefühllos waren, schlang sie das Gummiband wieder um die Ausweiskarten, legte sie in die Kassette zurück und schob sie in das Versteck zurück. Sie war im Begriff, es wieder zu verschließen, als sie sich sagen hörte: Nein, nein, nein, das stimmt nicht. Ausgeschlossen. War das die Stimme der cleveren Darcy oder der dummen Darcy? Schwer zu sagen. Sicher wusste sie nur, dass die dumme Darcy die Kassette geöffnet hatte. Und dank der dummen Darcy stürzte sie jetzt ins Bodenlose. Sie holte das Kästchen wieder heraus, dachte dabei: Das ist ein Irrtum. Es muss einer sein. Wir sind über die Hälfte unseres Lebens miteinander verheiratet. Ich würde es wissen. Ich würde es wissen. Klappte den Deckel auf, dachte: Kann man einen anderen wirklich kennen? Vor diesem Abend hätte sie das fest geglaubt. Marjorie Duvals Führerschein lag jetzt auf dem kleinen Stapel oben auf. Zuvor hatte er unten gelegen. Darcy tat ihn dorthin. Aber welche der beiden anderen Karten hatte oben gelegen? Der Blutspender oder der Bibliotheksausweis? Das war einfach. Es musste einfach sein, wenn es nur zwei Möglichkeiten gab. Aber sie war zu durcheinander, um sich erinnern zu können. Sie legte den Bibliotheksausweis oben drauf und wusste gleich, dass das falsch war. Weil beim Öffnen der Kassette als erstes etwas Rotes aufgeblitzt war. Rot wie Blut. Natürlich war ein Blutspenderausweis rot. Also gehörte diese Karte nach oben. Sie tat sie dorthin und als sie das Gummiband wieder um die kleine Kartenkollektion schlang, klingelte im Haus auf einmal wieder das Telefon. Das war er. Das war Bob, der aus Vermont anrief. Und wäre sie in der Küche gewesen, um den Anruf entgegenzunehmen, hätte sie seine fröhliche Stimme, eine Stimme, die sie so gut kannte wie ihre eigene, fragen gehört: Hey Schatz, wie geht's dir? Ihre Finger zuckten und das Gummiband riss. Es flog weg und sie schrie auf. Ob aus Frustration oder Angst, konnte sie nicht sagen. Aber warum hätte sie Angst haben sollen? In 27 Ehejahren hatte er niemals die Hand gegen sie erhoben, außer um sie zu liebkosen. Und nur ganz wenige Male war er im Streit laut geworden. Das Telefon klingelte nochmal. Nochmal. Dann brach das Klingeln mitten im Ton ab. Jetzt würde er eine Nachricht hinterlassen. Hab dich wieder verpasst, verdammt. Ruf mich an, damit ich mir keine Sorgen mache, okay? Die Nummer ist... Er würde auch seine Zimmernummer angeben. Bob überließ nichts dem Zufall, setzte nichts als gegeben voraus. Was sie dachte, konnte niemals wahr sein. Es glich einer dieser monströsen Wahnvorstellungen, die manchmal grausig plausibel aus dem Bodensatz der menschlichen Psyche glitzernd auftauchten, dass ein Sodbrennen der Vorbote eines Herzanfalls war, Kopfschmerzen einen Tumor bedeuteten und Petras Sonntagsnachmittagsanruf deshalb ausgeblieben war, weil sie einen Verkehrsunfall gehabt hatte und in irgendeinem Krankenhaus im Koma lag. Aber solche Wahnvorstellungen kamen gewöhnlich um 4 Uhr morgens, wenn man sich schlaflos im Bett wälzte, nicht um 8 Uhr abends. Und wo war dieses verdammte Gummiband? Sie fand es schließlich hinter dem Karton mit den Katalogen, die sie sich nie mehr ansehen wollte. Darcy steckte es ein, wollte aufstehen, um ein anderes zu suchen, hatte vergessen, wo sie war und schlug sich den Kopf an der Unterseite der Werkbank an. Sie begann zu weinen. In keiner der Werkbankschubladen fanden sich Gummibänder und das ließ sie noch heftiger weinen. Sie hastete mit den schrecklichen, unerklärlichen Ausweiskarten in der Tasche ihres Hausmantels durch den Verbindungsgang zurück und holte ein Gummiband aus der Küchenschublade, in der sie allen möglichen halbnützlichen Scheiß aufbewahrte, Büroklammern, Bindedraht, Kühlschrankmagnete, die den größten Teil ihrer Magnetkraft verloren hatten. Einer davon, auf dem »Darcy ist der Chef« stand, war einmal eine zusätzliche Kleinigkeit von Bob zu Weihnachten gewesen. Das Signallämpchen des Telefons auf der Arbeitsplatte blinkte stetig, um »Nachricht, Nachricht«, Nachricht zu melden. Sie lief in die Garage zurück, ohne diesmal die Aufschläge des Hausmantels zuzuhalten. Die äußere Kälte spürte sie nicht mehr, weil die innere größer war. Dazu kam die Bleikugel, die ihre Eingeweide nach unten zog, sie in die Länge zog. Darcy war sich vage bewusst, dass sie auf die Toilette musste. Sogar dringend. »Nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Stell dir vor, du wärst auf der Turnpike und hättest noch 20 Meilen bis zur nächsten Raststätte. Sieh zu, dass du fertig wirst. Lass alles so zurück, wie es war. Dann kannst du...« Dann konnte sie was? Alles vergessen? Nicht sehr wahrscheinlich. Sie schlang das Gummiband um die Ausweiskarten, merkte, dass der Führerschein irgendwie wieder oben aufgelangt war und schalt sich eine blöde Schlampe. Ein beleidigender Ausdruck, für den sie Bob geohrfeigt hätte, wenn er jemals versucht hätte, ihn ihr anzuhängen. Aber das hatte er natürlich nie getan. »Eine blöde Schlampe, aber keine Bondage-Schlampe«, murmelte sie, und dann durchzuckte ein Krampf ihren Bauch. Sie sank auf die Knie und erstarrte in dieser Haltung, während sie darauf wartete, dass er abklang. Hätte es hier eine Toilette gegeben, wäre sie hingeflitzt. Aber es gab keine. Als der Krampf nachließ, widerstrebend, ordnete sie die Karten in der wahrscheinlich richtigen Reihenfolge an. Blutspender, Bibliothek, Führerschein. Und legte sie dann in das Kästchen für Manschettenknöpfe zurück. Kassette wieder in das Versteck. Drehbarer Fußleistenabschnitt fest angedrückt. Karton mit Katalogen dorthin zurück, wo sie über ihn gestolpert war. Ein bisschen unter der Werkbank hervorstehend. Bob würde nie etwas merken. Aber konnte sie sich dessen sicher sein? Wenn er war, was sie dachte? Ungeheuerlich, dass sie an so etwas überhaupt denken konnte, wenn sie vor kaum einer halben Stunde nur ein paar Batterien für die verflixte Fernbedienung hatte holen wollen. Wenn er das war, dann war er seit langer Zeit sehr vorsichtig gewesen. Und er war umsichtig, er war pedantisch, er war der originale Mr. Saubermann. Aber wenn er das war, worauf diese verflixten, nein, gottverdammten Plastikkarten schließen ließen, musste er übernatürlich vorsichtig sein. Übernatürlich wachsam, verschlagen. Das war ein Wort, das sie bis zum heutigen Abend niemals mit Bob in Verbindung gebracht hatte. »Nein«, erklärte sie der Garage. Sie schwitzte, ihr Haar klebte in unschönen Strähnen an ihrem Gesicht, sie litt unter Krämpfen und ihre Hände zitterten wie die einer Parkinson-Kranken, aber ihre Stimme war seltsam ruhig, merkwürdig heiter. »Nein, das ist er nicht. Mein Mann ist nicht Bidi.« Sie ging ins Haus zurück. 5. Sie beschloss, sich einen Tee zu machen. Tee war beruhigend. Als sie den Teekessel füllte, begann das Telefon wieder zu klingeln. Sie ließ den Kessel in den Ausguss fallen. Sein Scheppern war so laut, dass sie einen kleinen Schrei ausstieß. Ging dann ans Telefon und wischte sich die nassen Hände am Hausmantel ab. »Ruhig, ruhig«, ermahnte sie sich. »Wenn er ein Geheimnis bewahren kann, dann kannst du das auch. Denk daran, dass es eine vernünftige Erklärung für das alles gibt. Ach wirklich, die du nur noch nicht kennst. Du brauchst Zeit, um über alles nachzudenken. Also, ruhig.« Darcy nahm den Hörer ab und sagte munter, »Wenn du's bist, Hübscher, dann kannst du gleich rüberkommen. Mein Mann ist verreist.« Bob lachte. »Hey, Schatz, wie geht's dir?« »Aufrecht und die Luft schnüffelnd. Und dir?« Darauf folgte langes Schweigen. Es fühlte sich jedenfalls lange an, obwohl es nicht länger als ein paar Sekunden gedauert haben konnte. In diesem Zeitraum hörte Darcy das irgendwie schreckliche Summen des Kühlschranks. Das Wasser, das auf den Teekessel im Ausguss tropfte, und den Puls des eigenen Herzens, dessen Schläge nicht aus der Brust, sondern aus Kehle und Ohren zu kommen schienen. Sie waren so lange verheiratet, dass sie geradezu extrem aufeinander abgestimmt waren. Passierte das in jeder Ehe? Das wusste sie nicht. Sie kannte nur die eigene. Aber jetzt musste sie sich fragen, ob sie überhaupt diese kannte. »Deine Stimme klingt komisch«, sagte er. »Irgendwie ganz belegt. Alles in Ordnung, Süße?« Sie hätte gerührt sein sollen. Stattdessen war sie verängstigt. Marjorie Duval. dieser Name stand ihr nicht nur vor Augen, sondern schien wie die Neonreklame einer Bar zu blinken. Sie war einen Augenblick lang sprachlos. Und zu ihrem Entsetzen schwankte die Küche, die sie so gut kannte, vor ihren Augen, als ihr abermals die Tränen kamen. Auch die krampfartige Schwere im Unterleib kehrte zurück. Marjorie Duval, Blutgruppe A Rhesus positiv, 17 Honey Lane. Nach dem Motto: Hallo Schatz, wie geht's, wie steht's? Aufrecht und die Luft schnüffelnd? Ich musste nur gerade an Brandolin denken, hörte sie sich selbst sagen. Oh, Baby, sagte er, und das Mitgefühl in seiner Stimme war typisch für Bob. Sie kannte es gut. Hatte sie sich seit 1984 nicht oft darauf verlassen? Sogar schon vorher, als er noch um sie geworben und sie allmählich erkannt hatte, dass er der Richtige war? Gewiss hatte sie das getan. Wie er sich auf sie gestürzt hatte. Die Idee, solches Mitgefühl konnte nichts als Zuckerguss auf einer vergifteten Torte sein, war verrückt. Die Tatsache, dass sie ihn in diesem Augenblick belog, war noch verrückter. Das heißt, falls es überhaupt Abstufungen von Verrücktheit gab. Oder vielleicht war verrückt ein Begriff wie einzigartig, für den es keine Steigerungsform gab. Und was dachte sie wirklich? Was um Himmels Willen? Aber er redete und sie hatte keine Ahnung, was er eben gesagt hatte. Erzähl's mir nochmal, ich habe gerade nach meinem Tee gegriffen. Noch eine Lüge. Ihre Hände waren viel zu zittrig, um noch irgendetwas greifen zu können, aber eine plausible Notlüge. Und ihre Stimme zitterte nicht. Wenigstens glaubte sie das. Ich habe gefragt, wie bist du darauf gekommen? Donny hat angerufen und nach seiner Schwester gefragt. Dabei habe ich an meine denken müssen. Ich bin rausgegangen und ein bisschen herumgelaufen. Ich bin ins Schniefen gekommen, aber darin war zum Teil auch die Kälte schuld. Das hast du wahrscheinlich in meiner Stimme gehört. Ja, sofort, sagte er. Hör zu, ich könnte morgen Burlington auslassen und gleich nach Hause kommen. Darcy hätte beinahe Nein gerufen, aber das wäre genau die falsche Reaktion gewesen. Sie konnte bewirken, dass er bei Tagesanbruch losfuhr, ganz der besorgte Ehemann. Wenn du das tust, verpasse ich dir ein blaues Auge, sagte sie und war erleichtert, als er lachte. Charlie Frady hat dir erzählt, dass es sich lohnt, zu dieser Nachlassversteigerung in Burlington zu fahren. Und er hat gute Kontakte. Und einen guten Riecher. Das hast du immer selbst gesagt. Genau. Aber mir gefällt es nun mal nicht, wenn du so deprimiert klingst. Dass er gespürt hatte, und zwar sofort, sofort, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung war, war schlecht. Dass sie hatte lügen müssen, was den Grund dafür betraf. Ach, das war noch schlimmer. Sie schloss die Augen, sah Bad Bitch Brenda unter der schwarzen Kapuze schreien und öffnete sie wieder. Ich war ein bisschen down, aber das ist vorbei, sagte sie. Nur eine vorübergehende Anwandlung. Sie war meine Schwester und ich habe gesehen, wie mein Vater sie nach Hause gebracht hat. Daran muss ich manchmal denken. Das ist alles. Ja, ich weiß, sagte er. Wohl wahr. Der Tod ihrer Schwester war zwar nicht der Grund dafür gewesen, dass sie sich in Bob Anderson verliebt hatte, aber sein Verständnis für ihren Kummer hatte ihren Zusammenhalt gestärkt. Brandolin Madsen war beim Langlaufen von einem betrunkenen Schneemobilfahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Er hatte Fahrerflucht begangen und die Tote eine halbe Meile vom Haus der Familie Madsen entfernt im Wald liegen lassen. Als Brandy um 8 Uhr abends noch nicht zurück war, waren zwei Polizeibeamte und die örtliche Bürgerwehr zu einer Suchaktion aufgebrochen. Darcys Vater hatte die Leiche gefunden und durch den Wald nach Hause getragen. Darcy, die im Wohnzimmer stationiert war, um das Telefon zu überwachen und ihre Mutter zu beruhigen, hatte ihn als Erste gesehen. Er hatte weiße Atemwolken ausgestoßen, als er im harten Licht des Wintervollmonds über den Rasen gekommen war. Darcys erster Gedanke, der ihr noch heute peinlich war, war eine Erinnerung an die kitschigen Liebesfilme in Schwarz-Weiß gewesen, die manchmal auf dem TCM-Spielfilmkanal gezeigt wurden, in denen irgendein Kerl seine frisch Angetraute über die Schwelle ihres Flitterwochenhäuschens trug, während 50 Violinen Sirup auf die Tonspur gossen. Bob Anderson, das hatte Darcy entdeckt, konnte sich in andere hineinversetzen, wie es nur wenige Menschen konnten. Er hatte zwar keinen Bruder, keine Schwester verloren, aber seinen besten Freund. Der Junge war auf die Straße gelaufen, um einen beim Pick-up-Baseball daneben gegangenen Ball zu fangen. Wenigstens nicht Bobs Wurf. Da er kein Baseballspieler war, war er an diesem Tag beim Baden gewesen. Von einem Lastwagen überfahren worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Zufall, dass sie beide unter altem Kummer litten, war nicht das Einzige, was Darcy ihre Verbindung als etwas Besonderes erscheinen ließ. Aber es machte ihren Bund irgendwie mystisch, aus dem Bereich des Zufälligen hervorgehoben. »Bleib in Vermont, Bob. Geh zu der Nachlassversteigerung. Ich liebe dich dafür, dass du besorgt bist. Aber wenn du jetzt heimgerannt kommst, komme ich mir kindisch vor. Und dann werde ich wütend.« »Okay. Aber ich rufe dich morgen früh um 7:30 an. Du bist gewarnt.« Sie lachte und hörte erleichtert, dass das echt klang. Wenigstens so real, dass kein Unterschied zu erkennen war. Und weshalb sollte ihr kein richtiges Lachen gestattet sein? Warum zum Teufel eigentlich nicht? Sie liebte ihn und würde die Unschuldsvermutung für ihn gelten lassen. Rückhaltlos. Ja, ihr blieb gar nichts anderes übrig. Man konnte Liebe nicht abstellen. Sogar die geistesabwesende, oft als selbstverständlich vorausgesetzte Liebe nach 27 Ehejahren, wie man einen Wasserhahn zudrehte. Liebe kam aus dem Herzen, und das Herz hatte seine eigenen Erfordernisse. »Bobby, du rufst immer um 7:30 an.« »Schuldig, im Sinne der Anklage. Ruf mich jederzeit an, wenn du etwas brauchst. Und wenn's noch so spät ist«, ergänzte Darcy für ihn. Jetzt fühlte sie sich fast wieder wie sie selbst. Wirklich erstaunlich, wie viele schwere Schläge die menschliche Psyche einstecken konnte, ohne am Boden zerstört zu sein. »Das tue ich. Liebe dich, Schatz«, die Schlussformel so vieler Telefongespräche über die Jahre hinweg. »Liebe dich auch«, sagte sie lächelnd. Dann legte sie den Hörer auf, drückte die Stirn an die Wand und begann zu weinen, bevor das Lächeln ihr Gesicht verlassen konnte. 6. Ihr Computer, ein iMac, der alt genug war, um modisch retro zu wirken, stand im Hauswirtschaftsraum. Sie benutzte ihn selten für etwas anderes als E-Mails und eBay, aber jetzt öffnete sie Google und tippte den Namen Marjorie Duval ein. Sie zögerte, bevor sie auch BD in das Suchfeld schrieb, aber nicht lange. Wozu die quälenden Zweifel künstlich verlängern? Er würde in diesem Zusammenhang ohnehin auftauchen, dessen war sie sich sicher. Sie drückte die Eingabetaste und während sie zusah, wie der kleine Wartekreis sich immer wieder um sich selbst drehte, kam die Krämpfe von vorhin zurück. Sie lief ins Bad, sank aufs WC und bedeckte ihr Gesicht dort sitzend mit den Händen. Auf der Innenseite der Badezimmertür klebte ein großer Spiegel, auf dem sie sich nicht sehen wollte. Wieso war er überhaupt dort? Wieso hatte sie zugelassen, dass er dort war? Wer wollte sich auf dem Topf sitzen sehen? Selbst in besten Zeiten, zu denen dieser Abend ganz sicher nicht gehörte. Darcy kehrte langsam an ihren Computer zurück, schlurfte dahin wie ein Kind, das genau wusste, dass es eine Strafe für etwas zu erwarten hatte, was ihre Mutter etwas ganz Schlimmes genannt hätte. Sie sah, dass Google über 5 Millionen Suchergebnisse geliefert hatte. O allmächtiges Google, so freigebig und so schrecklich. Über das Erste musste sie jedoch tatsächlich lachen. Es forderte sie auf, Marjorie Duval Beedy auf Twitter zu folgen, da sie hatte das Gefühl, dieses Ergebnis ignorieren zu können. Wenn sie sich nicht irrte, und wie unbändig dankbar wäre sie dafür gewesen, hatte die Marjorie, die sie suchte, ihr letztes Zwitschern vor einiger Zeit getwittert. Das erste Ergebnis kam vom Portland Press Herald. Und als Darcy es anklickte, war das Foto, das sie begrüßte. Nur fühlte diese Begrüßung sich wie eine Ohrfeige an, die Aufnahme, an die sie sich aus dem Fernsehen erinnerte und vermutlich aus genau diesem Artikel, weil der Press Herald ihre Zeitung war. Der Bericht war vor 10 Tagen erschienen und damals der Aufmacher gewesen. Frau aus New Hampshire könnte Beatys 11. Opfer gewesen sein, verkündete die Schlagzeile. Und darunter? Polizeisprecher. Wir sind uns zu 90% sicher. Auf dem Zeitungsfoto sah Marjorie Duval viel hübscher aus. Es war eine Atelieraufnahme, die sie in klassischer Pose in einem schulterfreien schwarzen Chiffon-Abendkleid zeigte. Sie trug das Haar offen und war auf diesem Bild viel heller blond. Darcy fragte sich, ob ihr Ehemann dieses Foto zur Verfügung gestellt hatte. Sie vermutete, dass er es getan hatte. Sie vermutete, es habe im Haus 17 Honey Lane auf dem Kaminsims gestanden oder in der Diele gehangen. Die attraktive Dame des Hauses, die die Gäste mit ihrem ewigen Lächeln begrüßte. Gentlemen bevorzugen Blondinen, weil sie nicht warten wollen, bis sie schwarz werden. Eine von Bobs Redensarten. Diese hatte sie nie sehr gemocht und sie hasste es, jetzt im Kopf zu haben. Marjorie Duval war 6 Meilen von ihrem Haus in South Gansett entfernt, in einer Schlucht, knapp jenseits der Stadtgrenze von North Conway aufgefunden worden. Der County Sheriff spekulierte, der Tod sei wahrscheinlich durch Erwürgen eingetreten. Aber das könne er nicht mit Bestimmtheit sagen. Diese Feststellung sei Sache des Leichenbeschauers der County. Er weigerte sich, weitere Vermutungen anzustellen oder weitere Fragen zu beantworten. Aber der ungenannte Informant des Reporters, dessen Angaben dadurch eine gewisse Glaubwürdigkeit erhielten, dass sie von einer mit den Ermittlungen vertrauten Person stammten, sagte, Duval sei auf eine Art, die zu den bisherigen Beatty-Morden passt, gebissen und sexuell missbraucht worden. Das ergab eine natürliche Überleitung zu einer vollständigen Aufzählung der bisherigen Morde. Der erste hatte sich im Jahr 1977 ereignet. Im Jahr 1978 hat es 2 gegeben, einen weiteren 1980 und 2 weitere 1981. 2 der Morde waren in New Hampshire verübt worden, 2 in Massachusetts, der 5. und 6. in Vermont. Danach war eine Pause von 16 Jahren eingetreten. Die Polizei vermutete, dass eines von 3 Ereignissen eingetreten war. Beatty war innerhalb Amerikas umgezogen und ging seinem Hobby nun andernorts nach. Beatty war wegen einer anderen Straftat verurteilt worden und saß im Gefängnis. Oder Beatty hatte Selbstmord verübt. Wie ein Psychiater ausführte, den der Reporter für seine Story befragt hatte, sei als einziges nicht wahrscheinlich, dass Beatty seiner Verbrechen überdrüssig geworden sei. »Solche Kerle langweilen sich nicht«, sagte der Psychiater. »Das ist ihr Sport, ein für sie unwiderstehlicher Drang, mehr noch, es ist ihr geheimes Leben.« »Ihr geheimes Leben«, was für ein vergiftetes Bonbon dieser Ausdruck war. Beattys 6. Opfer war eine Frau aus Barr gewesen, die der Fahrer eines Schneepflugs in der Woche vor Weihnachten in einer Schneewehe entdeckt hatte. »Was für ein Weihnachten das für ihre Angehörigen gewesen sein muss«, dachte Darcy. Nicht, dass ihr eigenes Weihnachten in jenem Jahr viel erfreulicher gewesen wäre. Sie hatte schrecklich Heimweh gehabt. Eine Tatsache, die sie ihrer Mutter um keinen Preis der Welt eingestanden hätte, war sich auch nach 18 Monaten und einer Gehaltserhöhung wegen guter Leistung nicht sicher gewesen, ob sie für ihren Job qualifiziert war und war überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung gewesen. Sie hatte Bekannte, die Margarita Girls, aber keine richtigen Freunde. Sie war unbeholfen, wenn es darum ging, Freunde zu gewinnen. War es schon immer gewesen. Schüchtern wäre eine freundliche Beschreibung ihrer Persönlichkeit gewesen. Introvertiert, vermutlich zutreffender. Dann war Bob Anderson mit einem Lächeln auf den Lippen in ihr Leben getreten. Bob, der sie zum Mitkommen eingeladen und sich nicht hatte abwimmeln lassen. Das musste kein Vierteljahr nach dem Tag gewesen sein, an dem der Schneepflugfahrer das letzte Opfer aus Bidis erstem Zyklus entdeckt hatte. Sie hatten sich verliebt. Und Bidi hatte 16 Jahre lang nicht mehr gemordet. Ihretwegen? Weil er sie liebte? Weil er aufhören wollte, ganz schlimme Dinge zu tun? Oder nur ein Zufall? Auch das wäre denkbar. Netter Versuch, aber die Plastikkarten, die sie in der Garage versteckt gefunden hatte, machten die Vorstellung, alles könnte ein Zufall gewesen sein, weit weniger wahrscheinlich. Bidis siebtes Opfer, das erste aus seinem neuen Zyklus, wie die Zeitung schrieb, war Stacy Moore gewesen, eine Frau aus Waterville, Maine. Ihr Mann hatte sie in ihrem Keller aufgefunden, als er aus Boston zurückgekommen war, wo er sich mit Freunden ein paar Spiele der Red Sox angesehen hatte. Das war im August 1997 gewesen. Ihr Kopf hatte in einem Kasten mit Zuckermais gesteckt, den die Moores an der Route 106 frisch von der Farm verkauften. Sie war mit auf dem Rücken gefesselten Händen nackt. Gesäß und Schenkel waren mit einem Dutzend Bisswunden bedeckt. Zwei Tage später waren Stacy Moores Führerschein und ihre Blue-Cross-Karte von einem Gummiband zusammengehalten in Augusta eingetroffen. In Druckschrift an Blödmann Justizminister Abteilung Kriminalermittlungen adressiert. Beigelegt war eine Mitteilung. Hallo, bin wieder da. BD. Diese Sendung erkannten die auf den Fall Moore angesetzten Kriminalbeamten sofort wieder. Ähnliche gestohlene Ausweiskarten und ähnlich gut gelaunte Mitteilungen waren nach allen bisherigen Morden eingetroffen. Der Täter wusste, wann seine Opfer allein waren. Er folterte sie, vor allem durch Bisse. Er vergewaltigte oder missbrauchte sie sexuell. Er ermordete sie. Er schickte ihre Ausweise einige Wochen oder Monate später an irgendeine Polizeidienststelle. Verspottete sie damit. Um sicherzustellen, dass die Tat ihm zugeschrieben wird, dachte Darcy bedrückt. Im Jahr 2004 hatte Bidi einen weiteren Mord verübt, dann seinen 9. und 10. im Jahr 2007. Diese beiden waren die scheußlichsten gewesen, weil eines der Opfer ein Kind gewesen war. Der 10-jährige Sohn der Frau war wegen Magenschmerzen aus der Schule heimgeschickt worden und hatte Bidi offenbar bei der Arbeit überrascht. Die Leiche des Jungen war mit der seiner Mutter in einem Bach aufgefunden worden. Als die Ausweise der Frau, zwei Kreditkarten und ein Führerschein bei der Massachusetts State Police eingegangen waren, hatte auf der beigelegten Karte gestanden: Hallo, der Junge war ein Unfall, sorry, aber es ist schnell gegangen, er musste nicht leiden. Bidi. Es gab viele weitere Artikel, die sie hätte aufrufen können. Oh, allmächtiges Google. Aber zu welchem Zweck? Der süße Traum von einem weiteren gewöhnlichen Abend in einem gewöhnlichen Leben war in einem Albtraum untergegangen. Würde er sich vertreiben lassen, indem sie mehr über Bidi las? Die Antwort darauf lag auf der Hand. Ihre Magennerven verkrampften sich. Sie rannte ins Bad, in dem es trotz des Ventilators noch immer schlecht roch. Meistens konnte man ignorieren, was für eine übelriechende Sache das Leben war, aber eben nicht immer. Sank vor dem WC auf die Knie und starrte mit offenem Mund in das blau gefärbte Wasser. Einen Augenblick lang glaubte sie, sich doch nicht übergeben zu müssen. Dann dachte sie an Stacy Moore, deren Kopf mit schwarz angelaufenem Gesicht im Mais steckte und deren Gesäßbacken mit angetrocknetem Blut von der Farbe von Schokoladenmilch bedeckt war. Das gab ihr den Rest. Sie übergab sich zweimal so heftig, dass ihr Gesicht Spritzer des blauen Desinfektionsmittels Tidy Bowl und von ihrem eigenen Erbrochenen abbekam. Weinend und keuchend betätigte sie die Klospülung. Das WC würde geputzt werden müssen. Aber vorerst schloss sie nur den Deckel und legte ihre heiße Wange auf den kühlen beigefarbenen Kunststoff. Was soll ich nur tun? Der naheliegende erste Schritt wäre ein Anruf bei der Polizei gewesen. Aber was war, wenn sich nach diesem Anruf alles als Irrtum herausstellte? Bob war immer der großzügigste und am wenigsten nachtragende aller Männer gewesen. Als sie mit ihrem alten Van einen Baum am Rand des Parkplatzes vor der Post gerammt hatte, sodass die Windschutzscheibe zersplittert war, hatte er nur besorgt gefragt, ob sie Schnittwunden im Gesicht habe. Aber würde er ihr verzeihen, dass sie ihm 11 grausame Morde zutraute, die er nicht verübt hatte? Und die Welt würde davon erfahren. Schuldig oder nicht, die Zeitungen würden sein Bild bringen. Auf den Titelseiten. Ihres natürlich auch. Darcy raffte sich auf, nahm die Klobürste aus dem Ständer und machte das WC sauber. Sie arbeitete langsam. Ihr Rücken schmerzte. Anscheinend hatte sie sich so heftig übergeben, dass sie sich eine Muskelzerrung zugezogen hatte. Während sie arbeitete, traf die nächste Erkenntnis sie wie ein Keulenschlag. Nicht nur Bob und sie würden in Pressespekulationen und den schmutzigen Spülzyklus von 24-stündigen Kabelnachrichten hineingezogen werden, sie musste auch an die Kinder denken. Donny und sein Freund Ken hatten eben die ersten Kunden gewonnen, aber die Bank und der Autohändler auf der Suche nach neuen Ideen würden binnen 3 Stunden abspringen, wenn diese Scheißbombe platzte. Die Firma Anderson & Hayward, die heute ihren ersten richtigen Atemzug getan hatte, würde morgen tot sein. Darcy wusste nicht, wie viel Ken Hayward investiert hatte, aber Donny hatte alles eingebracht, was er besaß. Das war zwar nicht allzu viel Kapital, aber man investierte auch andere Dinge, wenn man die eigene Lebensreise begann. Sein Herz, seinen Verstand, sein ganzes Selbstwertgefühl. Außerdem gab es Petra und Michael, die vielleicht in diesem Augenblick die Köpfe zusammensteckten und weitere Heiratspläne schmiedeten, ohne zu ahnen, dass ein 2-Tonnen-Geldschrank an einem stark ausgefransten Seil über ihnen hing. Peets hatte ihren Vater immer vergöttert. Was würde sie tun, wenn sie erfuhr, dass die Hände, die sie früher auf der Gartenschaukel angestoßen hatten, 11 Frauen erwürgt hatten? Dass sich unter den Lippen, die ihr Gute-Nacht-Küsse gegeben hatten, Zähne verbargen, die 11 Frauen gebissen hatten, in einigen Fällen bis auf die Knochen. Als Darcy wieder am Computer saß, stieg vor ihrem inneren Auge eine schreckliche Schlagzeile auf. Darunter war ein Foto abgebildet, das Bob mit seinem Halstuch, absurden Khaki-Shorts und braunen Kniestrümpfen zeigte. Die Schlagzeile war so deutlich, als wäre sie schon gedruckt. Massenmörder B.D., 17 Jahre lang Pfadfinderführer. Darcy schlug sich eine Hand vor den Mund. Sie konnte spüren, wie ihre Augen in den Höhlen pulsierten. Sie dachte an Selbstmord. Und einige Augenblicke lang, die ihr endlos vorkam, erschien ihr diese Idee völlig rational. Die einzig vernünftige Lösung. Sie konnte in einem Abschiedsbrief behaupten, sie habe gefürchtet, Krebs zu haben. Oder früh einsetzende Alzheimer-Krankheit, das war noch besser. Nur warfen auch Selbstmorde tiefe Schatten über eine Familie. Und was war, wenn sie sich geirrt hatte? Wenn Bob die 3 Ausweiskarten irgendwo am Straßenrand gefunden hatte? »Weißt du, wie unwahrscheinlich das ist?« höhnte die clevere Darcy. »Okay, ja, aber unwahrscheinlich war nicht das Gleiche wie unmöglich, oder?« Und es gab noch etwas, was den Käfig, in dem sie steckte, endgültig ausbruchssicher machte. Was war, wenn sie recht hatte? Würde ihr Selbstmord Bob nicht die Möglichkeit geben, noch mehr zu morden, weil er dann kein Doppelleben mehr würde führen müssen? Darcy wusste nicht genau, ob sie an eine bewusste Existenz nach dem Tod glaubte. Aber wenn es eine gab, und wenn dort nicht elysisches Grün und Flüsse, in denen Milch und Honig floss, auf sie warteten, sondern ein gespenstisches Empfangskomitee aus erwürgten Frauen mit Bissspuren von Bobs Zähnen, die ihr alle vorwarfen, an ihrem Tod schuld zu sein, weil sie für sich selbst den leichten Ausweg gewählt hatte? Und würde diese Anschuldigung nicht zutreffen, wenn sie ignorierte, was sie entdeckt hatte? Falls das überhaupt möglich wäre, was sie keine Sekunde lang glaubte. Bildete sie sich wirklich ein, weitere Frauen zu einem grausigen Mord verurteilen zu dürfen, nur damit ihre Tochter im Juni schön heiraten konnte? Sie dachte, ich wollte, ich wäre tot. Aber das war sie nicht. Zum ersten Mal seit Jahren glitt Darcy Madsen Anderson von ihrem Stuhl auf die Knie und begann zu beten. Das half nichts. Sie blieb im Haus ganz allein. 7. Sie hatte nie Tagebuch geführt. Aber in ihrem Schreibtisch bewahrte sie noch alle Terminkalender der letzten 10 Jahre auf. Und Bobs Reiseunterlagen, die Jahrzehnte zurückreichten, füllten mehrere Ordner in dem Aktenschrank, der in seinem Büro hier im Haus stand. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, noch dazu mit einer ordnungsgemäß als Firma eingetragenen Nebenbeschäftigung, führte er seine Aufzeichnungen pedantisch genau und nahm jede Möglichkeit, etwas steuerlich abzusetzen, jeden Freibetrag und jeden Cent an Autoabschreibung mit, den er bekommen konnte. Sie stapelte seine Ordner mit ihren Terminkalendern neben dem Computer. Sie rief nochmals Google auf, zwang sich zu den erforderlichen Recherchen und notierte sich die Namen und den Todeszeitpunkt. Manchmal notwendigerweise bloß geschätzt, von Bidis Opfern. Während die Digitaluhr in der Taskleiste ihres Computers lautlos die 22-Uhr-Marke übersprang, machte sie sich an die mühsame Arbeit, die Daten abzugleichen. Sie hätte 10 Jahre ihres Lebens dafür gegeben, irgendetwas zu finden, was ihn auch nur in einem Fall unwiderlegbar als möglichen Täter eliminierte. Aber ihre Terminkalender machten alles noch schlimmer. Kelly Gervais aus Keene, New Hampshire, war am 15. März 2004 im Wald hinter der örtlichen Mülldeponie aufgefunden worden. Seit 3 bis 5 Tagen tot, wie der Leichenbeschauer in seinem Bericht festgestellt hatte. In Darcys Terminkalender für 2004 war für den 10. bis 12. März groß eingetragen: Bob bei Fitzwilliam, Brad. George Fitzwilliam war ein reicher Mandant von Benson, Bacon and Anderson. Brad war ihre Abkürzung für Fitzwilliams Wohnort Brattleboro. Von dort aus war Keene, New Hampshire, mit dem Auto leicht zu erreichen. Helen Shaverstone und ihr Sohn Robert waren am 11. November 2007 am Rand der Kleinstadt Amesbury im Newry Creek aufgefunden worden. Die beiden hatten ungefähr 12 Meilen entfernt in Tessel Village gelebt. Auf dem Novemberblatt ihres Terminkalenders für 2007 hatte sie den Zeitraum vom 8. bis 10. November markiert und dazu geschrieben: Bob in Sorges. 2 Nachlassversteigerungen plus Münzauktion Boston. Und erinnerte sie sich nicht, an einem dieser Abende in seinem Motel in Sorges angerufen zu haben, ohne ihn zu erreichen? Hatte sie nicht vermutet, er sei mit irgendeinem Münzhändler beim Abendessen auf der Jagd nach Schnäppchen oder unter der Dusche? Daran schien sie sich zu erinnern. Aber war er dann an diesem Abend mit dem Auto unterwegs gewesen? War er auf der Rückfahrt von einem Job, eine kleine Auslieferung, in der Kleinstadt Amesbury gewesen? Oder, falls er unter der Dusche gestanden hatte, was um Himmels Willen hatte er von sich abgespült? Als die Taskleistenuhr über 23 Uhr hinausging und sich der Mitternacht näherte, der Geisterstunde, in der sich angeblich die Gräber öffneten, wandte sie sich seinen Reiseunterlagen und Abrechnungen zu. Sie arbeitete sorgfältig und kontrollierte vieles mehrfach. Das Zeug aus den späten 70er Jahren war lückenhaft und nicht sehr aussagekräftig. Bob war damals nur ein kleiner Mitarbeiter seiner Firma gewesen, aber ab den 80er Jahren war alles da und die Übereinstimmungen mit den Beatty-Morden der Jahre 1980 und 81 waren eindeutig und unwiderlegbar. Er war zur passenden Zeit in den richtigen Gebieten unterwegs gewesen. Und wenn man in jemands Haus genügend Katzenhaare fand, argumentierte die clevere Darcy, dann musste man fast zwangsläufig annehmen, dort gäbe es irgendwo eine Katze. Was soll ich jetzt tun? Die Antwort schien zu lauten: Nimm deinen angstvoll verwirrten Kopf mit nach oben. Sie bezweifelte, dass sie würde schlafen können, aber wenigstens konnte sie heiß duschen und sich dann hinlegen. Sie war erschöpft, hatte Rückenschmerzen, weil sie sich krampfhaft übergeben hatte und stank nach ihrem eigenen Schweiß. Sie schaltete den Computer aus und schleppte sich mühsam in den ersten Stock hinauf, wobei sie das Geländer umklammerte, weil sie zu wissen glaubte, dass sie sonst ohnmächtig werden und die Treppe hinunterstürzen würde. Das heiße Wasser linderte ihre Rückenschmerzen und ein paar Tylenol würde sie bis gegen 2 Uhr vermutlich weiter lindern. Sie war davon überzeugt, dass sie dann noch immer wach sein würde. Als sie das Tylenol in den Medizinschrank zurückstellte, nahm sie das Fläschchen mit Ambien heraus, behielt es fast eine Minute lang in der Hand und stellte es dann ebenfalls zurück. Es würde ihr keinen Schlaf bringen, sondern sie nur benommen und vielleicht noch paranoider machen, als sie so schon war. Sie legte sich hin und sah zu dem Nachttisch auf der anderen Seite des Betts hinüber. Bobs Wecker, Bobs Ersatzbrille, ein Buch mit dem Titel »Die Hütte«. Du solltest es auch lesen, Dars. Es kann wirklich dazu führen, dass man sein Leben ändert, hatte er 2 oder 3 Abende vor dieser letzten Reise gesagt. Sie knipste ihre Lampe aus, sah Stacy Moore mit gefesselten Händen tot vor dem Maiskasten knien, in dem ihr Kopf steckte, und machte wieder Licht. In den meisten Nächten war das Dunkel ihr Freund, der gütige Vorbote des Schlafs, aber nicht in dieser Nacht. Heute Nacht war das Dunkel von Bobs unaussprechlichem Harem bevölkert. »Das weißt du doch gar nicht. Merk dir, dass du das absolut nicht weißt. Aber wenn man genügend Katzenhaare findet, jetzt auch Schluss mit den Katzenhaaren.« Sie lag da, sogar noch wacher, als sie zu sein befürchtet hatte, und ihre Gedanken bewegten sich im Kreis. Mal dachte sie an die Opfer, mal an ihre Kinder, mal an sich selbst, sogar an eine längst vergessene Geschichte aus der Bibel über Jesus, der im Garten Gethsemane betete. Als sie glaubte, mindestens eine Stunde mit diesem elend sorgenvollen Rundlauf verbracht zu haben, sah sie auf Bobs Wecker, dass nur 12 Minuten verstrichen waren. Sie richtete sich kurz auf einem Ellenbogen auf, um den Wecker von sich weg zum Fenster hinzudrehen. »Er kommt morgen nicht vor 6 Uhr abends nach Hause«, dachte sie, obwohl er streng genommen heute Abend heimkam, sagte sie sich, weil es nun schon eine Viertelstunde nach Mitternacht war. Trotzdem blieben ihr so 18 Stunden. Bestimmt Zeit genug, um zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Es wäre gut gewesen, wenn sie hätte schlafen, sogar nur ein bisschen hätte schlafen können. Schlaf wirkte oft als Rücksetzschalter für den Verstand, aber das war ausgeschlossen. Manchmal döste sie etwas, aber dann dachte sie wieder an Marjorie Duval oder an Stacy Moore oder, das war am schlimmsten, an Robert Shaverstone, 10 Jahre alt. Er musste nicht leiden. Und dann war jeglicher Schlaf wieder unmöglich. Ihr kam sogar der Gedanke, sie würde nie mehr wieder schlafen können. Das war natürlich ausgeschlossen. Aber als sie so da lag und noch Kotzegeschmack im Mund hatte, obwohl sie mit Scope gegurgelt hatte, erschien ihr das völlig plausibel. Irgendwann merkte sie, dass sie sich in ein Jahr in früher Kindheit erinnerte, indem sie auf der Suche nach Spiegeln durchs Haus gestreift war. Sie hatte sich vor ihnen aufgebaut, beide Hände seitlich ans Gesicht gelegt und mit der Nasenspitze das Glas berührt, ohne jedoch zu atmen, damit der Spiegel nicht beschlug. Wenn ihre Mutter sie so antraf, war sie immer weggeschubst worden. »Davon bleibt ein Fleck, den ich wieder wegputzen muss. Warum interessierst du dich überhaupt so für dich selbst? Du wirst niemals wegen Schönheit gehängt werden.« Und wieso stehst du so dicht davor? Aus dieser Nähe kannst du nichts erkennen, was sich zu sehen lohnt. Wie alt war sie damals gewesen? 4, 5? Zu jung, um zu erklären, dass sie sich ohnehin nicht für ihr Spiegelbild interessierte. Jedenfalls nicht in erster Linie. Sie war davon überzeugt gewesen, Spiegel seien Portale in eine andere Welt. Und was sie darin sah, sei nicht ihr Wohnzimmer oder Bad, sondern das Wohnzimmer oder Bad irgendeiner anderen Familie. Vielleicht das der Madsons statt dem der Madsons. Weil hinter dem Glas alles ähnlich, aber nicht gleich war. Wenn man nur lange genug hineinsah, konnte man einige der Unterschiede erkennen. Einen Teppich, der dort drüben oval zu sein schien, statt wie hier rund zu sein. Eine Tür, die keinen Drehknopf, sondern eine Klinke zu haben schien. Ein Lichtschalter, der auf der falschen Seite der Tür saß. Auch das kleine Mädchen war nicht identisch. Darcy glaubte fest, sie seien zwar verwandt, Schwestern des Spiegelbilds, aber nein, nicht gleich. Statt Darcelyn Madsen konnte dieses kleine Mädchen Jane oder Sandra oder sogar Eleanor Rigby heißen. Und aus irgendeinem unheimlichen Grund, in Kirchen, in denen Hochzeiten stattgefunden hatten, Reiskörner auflesen. Im Lichtkreis ihrer Nachttischlampe dösend, ohne es recht zu merken, vermutete Darcy, dass sie einige Zeit bei einem Kinderpsychiater hätte verbringen müssen, wenn sie imstande gewesen wäre, ihrer Mutter zu erklären, wonach sie Ausschau hielt und ihr von dem dunkleren Mädchen erzählt hätte, das nicht ganz sie selbst war. Dabei war es nicht das Mädchen gewesen, das sie interessiert hatte. Es war niemals das Mädchen gewesen. Interessiert hatte sie die Vorstellung, hinter den Spiegeln liege eine ganz neue Welt. Und wenn man durch dieses andere Haus, das dunklere Haus, gehen und aus der Tür treten könne, erwarte einen dort der Rest jener Welt. Natürlich hatte diese Idee sich wieder gegeben und dank einer neuen Puppe, die sie nach dem Pfannkuchensirup, den sie so liebte, Mrs. Butterworth nannte, und einer neuen Puppenstube, war sie zu akzeptableren Kleinmädchenfantasien übergegangen. Kochen, putzen, einkaufen, das Baby ausschimpfen, sich zum Abendessen umziehen. Jetzt, nach all den Jahren, hatte sie doch einen Weg durch den Spiegel gefunden. Nur erwartete sie in dem dunkleren Haus kein kleines Mädchen. Stattdessen gab es anscheinend einen dunkleren Ehemann, der die ganze Zeit hinter dem Spiegel gelebt und dort schreckliche Dinge getan hatte. »Ein gutes Stück zu einem fairen Preis«, sagte Bob gern. Ein Buchhaltermotto, wenn es je eines gegeben hatte. »Aufrecht und die Luft schnüffelnd«, eine Antwort auf »Na, wie geht's?«, die jeder Junge in jeder Gruppe von Jungpfadfindern, die er jemals auf dem furchterregenden Deadman's Trail hinter dem Einkaufszentrum Golden Grove geführt hatte, gut kannte. Eine Antwort, die manche der Jungen zweifellos noch als erwachsene Männer wiederholen würden. »Gentlemen bevorzugen Blondinen, vergiss den nicht, weil sie nicht warten wollen.« Aber dann überwältigte der Schlaf Darcy. Und obwohl diese sanfte Nährmutter sie nicht weit tragen konnte, glätteten die Falten auf ihrer Stirn und in den Mundwinkeln ihrer geröteten, verschwollenen Augen sich etwas. Sie war dem Bewusstsein nahe genug, um sich zu bewegen, als ihr Mann in die Einfahrt abbog, aber nicht genug, um aufzuwachen. Das hätte sie vielleicht getan, wären die Scheinwerferstrahlen des Suburban über die Zimmerdecke gehuscht. Aber Bob hatte sie schon eine Halbstraße vorher ausgeschaltet, um sie nicht aufzuwecken.